Yeah. Ihr denkt, ihr seid so krass. Ihr denkt, ihr seid so cool. Ihr Penner, haltet euer Maul. Ihr denkt, ihr seid so krass. Ihr denkt, ihr seid so cool. Ihr Penner, haltet euer Maul. Es sind wieder solche Lappen. Sie posen mit den Waffen, tun auf geisteskranken Arzen. Doch in Wahrheit hinter Masken sind Gestalten, die nichts schaffen. Sie bringen mich zum Lachen. Was wollt ihr machen? Ihr dummen Affen, seht es ein, ihr seid nicht krass. Eine Waffe hat noch keinen zum Mann gemacht. Du frisst meine Rappercut, zap, zerrapp, ich zieh dich ab. Kommt bei Nebel in der Nacht, mit der Säge und der Axt wird dein Kopf einfach zerhackt. You know that you die, cause you gotta get burned tonight. You know that you die, cause you gotta get burned tonight. You know that you die, cause you gotta get burned tonight. You know that you die, cause you gotta get burned tonight. Verdammt, ich hab es satt, der Verstand wird ausgemacht. Ich verschmelze mit der Nacht, es befällt mich mit der Nacht. Weil der Dämon dann erwacht und sich auf die Suche macht. Wirst du umgebracht mit jeder Menge Hass. Ich streife durch die Stadt, klappe jede Ecke ab. If you dare or if you not, Opfer, Kind, du hast verkackt. Wenn der Killer dich mal hat, wird es hinter sich gebracht. Denn das Ziel ist erfasst, Zeit zu spielen, dummer Spaß. Ich bin der Typ, der sich keiner Ordnung fühlt, bin immer ordentlich bemüht, dass dieses Chaos langsam blüht wie eine Blume in dem Bild. Und es ist einfach zu spät, weil ihr die Zeichen nicht versteht, bis ihr untergeht. Ich bin der Typ, der sich keiner Ordnung fühlt, bin immer ordentlich bemüht, dass dieses Chaos langsam blüht wie eine Blume in dem Bild. Und es ist einfach zu spät, weil ihr die Zeichen nicht versteht, bis ihr untergeht. You die, cause you gotta get burned tonight. You know that you die, cause you gotta get burned tonight. You know that you die, cause you gotta get burned tonight. You know that you die, cause you gotta get burned tonight. Fick den ganzen Scheiß, fick den ganzen Scheiß, fick den ganzen Scheiß, seht die Hurensöhne reden. Fick den ganzen Scheiß, fick den ganzen Scheiß, fick den ganzen Scheiß, ich lass mir nichts erzählen. Fick den ganzen Scheiß, fick den ganzen Scheiß, fick den ganzen Scheiß, seht die Hurensöhne reden. Fick den ganzen Scheiß, fick den ganzen Scheiß, fick den ganzen Scheiß, ich lass mir nichts erzählen.